klingt nach Traum und ist die Hölle, 7 Tage Sonntag. Unter dem launigen Titel zeigt Nils Lauperts Spielfilmdebüt nämlich den Alltag von Jugendlichen fern aller heilen Welt, ohne Zukunft, ja, ohne Leben. Jeden Morgen aufstehen, jeden Abend nach Hause kommen, also dann noch so schlecht bezahlt, also für mich wäre das echt nichts. Der Film wurde angeregt von wahren Ereignissen aus dem Jahr 1996. Der 14. Januar ist ein Sonntag. Für die Bewohner der Hochhaussiedlung irgendwo am Rande einer deutschen Stadt ist das ein so trister Tag wie alle anderen auch. Stress. Ach, kein Stress. Ihr seid überhaupt nichts gewöhnt. In der Stadt ging's ganz anders ab. Ja, da lief fast jeden Tag was. Überfälle, Schlägereien. Wenn ihr was erreichen wollt, müsst ihr schauen, dass die Leute euch respektieren. Scheißegal, was ihr macht. Hauptsache, ihr zieht's durch. Adam, gespielt von Ludwig Trepte, rettet sich in den Sport. Kampfsport. Die Eröffnungssequenz zeigt ihn, wie er vor einem Plakat seines Idols Bruce Lee zu dröhnender Musik trainiert. Wie an jedem Sonntag, so geht Adam auch an diesem zum Ministrantendienst in die Kirche. Angestachelt von Kumpel Tomek, ihn verkörpert Martin Kiefer, klaut er am Ende Wein aus der Sakristei und die Jungs versuchen, Mädchen anzubaggern. Noch ahnt niemand, was daraus wird. Also wenn du willst, komme ich nur mit hoch. Deine Mama, die ist bestimmt nicht da. Du glaubst auch, dass du mit einem machen kannst, was du willst, oder? Glaub ich nicht. Du stehst doch auf mich. Du weißt es bloß noch nicht. Du bist doch total prall. Mit wenigen Szenen zeigt Regisseur Nils Laupert, wie Gewalt ganz selbstverständlich zum Alltag gehört, erst in Worten, dann in Taten. Kein Moment hat hier etwas von Unbeschwertheit. Jeder Blick signalisiert Misstrauen, Angst, den Versuch, Selbstsicherheit vorzutäuschen. Klar, bei so viel Druck muss einmal Dampf abgelassen werden. Klar, das kann nicht gut gehen. Plötzlich steht eine schreckliche Frage im Raum. Ist Adam in der Lage, einfach nur so, nebenbei, aus Spaß, irgendeinen Menschen umzubringen? Der Typ war nicht tot. Wir ließen ihn einfach liegen. War ja eigentlich auch egal. 200 Meter weiter trafen wir schon auf den Nächsten. Nils Laupert hat sein Debüt in gerade mal 2 Wochen Drehzeit nahezu ohne Geld realisiert. Großartig daran, er baut nicht auf erklärende Dialogfluten, er tränkt die knallharte Geschichte nicht in pädagogelnder Milde. Sein Stil sachlich, kühl, scharf. Das ist so schockierend wie bewegend, bewirkt tatsächlich Erschütterung, die über den Moment hinauswirken dürfte. Was ist das? Wolltest du uns wohl verarschen, du Wichser? Ey, das reicht mindestens für 10 Bier und Kippen. 10 Bier und Kippen, ha? 10 Bier und Kippen? Du Wichser, du, ha? Willst mich verarschen? Komm, es reicht. Die beiden jungen Hauptdarsteller, Ludwig Trepte und Martin Kiefer, beide schon in anderen Filmen als große Talente aufgefallen, zeigen unaufwendig den wesentlichen Zwiespalt der Teenager. Wer nicht gebraucht wird, wen die Gesellschaft nicht fordert und dadurch fördert, den frisst das sinnlose Dasein auf. Besonders bestechen die Szenen, in denen die zwei überaus sensibel zeigen, wie die Jungs versuchen, alle Weichheit, jedwede Verletzlichkeit zu leugnen, weil das den gängigen Vorstellungen von Männlichkeit widerspricht. Emotionale Leere, materielle Probleme und das Fehlen von Selbstvertrauen. Der Film weist auf Bekanntes. In der Dramaturgie manchmal etwas sprunghaft, in der Bildgestaltung mitunter überdeutlich, wird hier die Kinogeschichte nicht umgeschrieben. Aber in nur 80 Minuten fasziniert dieser Erstling mit einer Wucht, die staunen lässt, und mit einer Geschichte, die beleuchtet, was wir alle gern übersehen. Das ganz durchschnittliche Elend, das nicht besonders dreckig ist, nicht besonders abstoßend, nur ein bisschen schmuddelig. Woraus aber eine Gewalt erwächst, die der bürgerlichen Gesellschaft, wenn die nicht bald wirklich etwas Sinnvolles dagegen unternimmt, das Genick brechen kann.